bong, bong, bong, bong, bong, bong. Schön, das war schon Tagesshow-mäßig, oder? Ja, ja, wie in der Schule schick. Früher. Oder halt unser Special Intro. Ja. Ey, lange geplant. Für euch. Von langer Hand geplant. Ja, moin, Leute. Was geht? Hi. Heute großes Thema, mein erstes Mal. Andi, wie war dein erstes Mal? Ja, ich war, wann war es denn? Gestern? Ich meine jetzt das andere erste Mal. Ach, das, darüber rede ich in einem anderen Podcast. Ah ja, okay. Der Sex-Podcast kommt dann nach dem Sex-Podcast. Genau, genau. Sex, Love and Pink Sauce. Richtig. Ja, also das war ja nur mehr Erfahrung zu sammeln. Erfahrung zu sammeln mit Mikrofonen ja, und so. Und dann einen richtigen Sex-Podcast zu starten. Ja, okay. Wir mindestens 10 Hörerinnen mehr haben. Ja, oder Hörer. Aber du musst ja, auch, ich, kommt auf die Ausrichtung. Weil ich versuche mich manchmal an der Art des Gender zu inkludieren und manchmal an der anderen Art. Manche Leute sagen doch Hörerinnen und meinen damit ja. Auch Hörer. Ah ja, du machst also das habe ich jetzt mal so gemacht, aber es ist offensichtlich missglückt. Es ist missglückt, ja. Man denkt automatisch an das Falsche. Du musst wieder zurück ja. Zur Hörerin. Aber vielleicht will ich ja doch, dass mir nur Hörerinnen zuhören. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich insgesamt dein Wunsch. Das Konzept des Erotik-Podcasts steht noch nicht ganz, aber... Okay, dann zu deinem Mensa ersten Mal. Genau, ja, da wart ihr ja zugegen. Also er hat mich ja sozusagen im Jungforum begleitet. Ja, das war schön, ja. Ja, wir haben auch extra sozusagen Mittel noch gekauft oder Zutaten in dem Fall. Damit es besser flutscht. Damit es besser flutscht. Ja, ja. War es der Parmesan. Richtig, Parmesan und ein Sitzkissen. Also, was darf nicht fehlen beim ersten Mal? Klar, Parmesan und Sitzkissen. Parmesan und Sitzkissen. Man kennt ja auch diese RTL-Folge, wo der eine da so Bolo vom Bauch isst, ungefähr. Ganz so schlimm war es nicht, aber... Bei Schwiegertochter gesucht. Das war schon der etwas, wie soll ich sagen, tragischere... Moment in meinem ersten Mal Mensa to go. Es war so eigentlich hervorragend vorbereitet, dank euch. Ich bin auf 2 Kissen gesessen. Wie so ein Thron. Wir sind Thron. Kann man sich das vorstellen. Wir saßen so als Untergebene, so ein bisschen unter dir. Nee, ich eigentlich nur du. Zu Boden. Aber das hast du das hast du ja aus. Wir haben draußen gegessen, muss man vielleicht dazu sagen noch. Ja, wie so viele andere auch, weil das Wetter ist ja gerade hervorragend. Ja. Also da muss man schon sagen, kommt das Wetter dem Mensa to go Konzept sehr entgegen. Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass so viel los wäre, wenn es jetzt regnen würde. Definitiv die ganze Zeit. Nicht, nee. Oder schneiden. Es sind schon viele draußen, ja. Aber Sitzkissen ja, Sitzkissen, aber Sitzkissen nein. Safe. Sitzkissen war essentiell. Das Einzige, was ein bisschen problematisch war, vielleicht habt ihr es bis jetzt noch... Habt ihr schon rausgehört, aber ja, mein erstes Mal war die Spaghetti Bolo. Ein sehr gebührendes Essen für ein erstes Mal. Aber es war ein bisschen problematisch, wenn man das so vom Schoß aus einer Tupperdose raus isst, habe ich festgestellt. Ich bin mit einem Fleck auf der Hose davon gekommen, hätte auch deutlich schlimmer ausfallen können. Das geht noch, ja. Ja, aber das war noch. Auf jeden Fall ein Punkt, wo wir gesagt haben, so Klapptische im Camping-Zubehör, wenn man jetzt irgendwie tatsächlich so krass zelebrieren möchte und eigentlich waren wir schon auf so einem Level, wo wir mit dem Parmesan-Hobel angekommen sind und so. Parmesan war stark auf jeden Fall. Dass da mit Tisch nicht also gesagt hast, du das Parmesan dabei, habe ich gedacht, gut, der hat jetzt diese gemahlene Rinde, die man mal im Supermarkt kauft dabei. Nee. Die madige. Aber nein, es ist halt immer noch Rinde drin, gefühlt. Wenn man das gemahlen schon kauft. Ja. Oder gerieben. Ist so das Gerücht, was man sagt. So wie früher der Dönermann wächst in die Soße. Die Italiener macht nur die Rinde in das schon gemahlene. Das ist schon ein bisschen treppenfeindlich. Das ist extrem rassistisch. Aber das gab es halt früher, so war es im Dorf, muss man sagen. Da hat man sich jetzt halt emanzipiert. Hat man sich emanzipiert, aber halt die Gerüchte gab es. Aber ich glaube, das mit der Rinde stimmt wirklich. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ja, das war Steiger, also dann den Hobel und das kleine, perfekt portionierte Parmesanstückchen, das für 3 Leute genug Parmesan geliefert hat. Ja, also ich hab mich auf meinen Parmesanspäne Produktion habe ich mich konzentriert. Ich habe nicht die Blicke der anderen Leute um uns herum. Weil da waren bestimmt einige, die da neidisch waren, würde ich sagen. Neidisch waren. Auf jeden Fall neidisch waren. Und vielleicht auch ein bisschen innerlich den Kopf geschüttelt haben, so was sind denn das für Spinner. Also ich würde sagen, wir waren auf jeden Fall 2 Level cooler als die neben uns, die in so einer Box so ein Thai-Essen sich reingeschlabbert haben. Ja. Die haben aber auch richtig gestruggelt. Der eine ist gar nicht mehr fertig geworden. Ja. Ja, der hat es nicht hingekriegt. Ja, der konnte nicht mit Stäbchen essen. Ja, und so Plastik. Ist auch schwierig, eine Suppe mit Stäbchen. Ja, ist richtig schwer. Und dann noch aus so einem Plastikding. Also ja, die hatten auch richtigen Struggle am Start. Aber ich muss auch nochmal zur Verschmutzungsproblematik. Mhm. Auf jeden Fall. Ich hatte aber Glück, es war immer so, kennt ihr das, wenn man verläppert sich schon, aber nicht so viel, dass es schlimm wäre. Ja, ich habe die Hose auch nicht gewechselt. Genau. Seit 2 Tagen. Es waren immer nur so ganz kleine Flecken, ja, ja, dann macht es so weg und denkt, das geht schon noch. Ja, ja, ja. Das geht schon noch. Das sieht man noch nicht so stark. Also die geht noch, die Hose. Ja. Die hält noch eine Woche jetzt. Also ich würde jetzt keinen Universitätsvortrag mit der Hose halten, wenn ich wüsste, keine Ahnung. Der wird benutzt. Das wird sowieso niemals passieren. Oder nein, wenn ich wüsste, es gucken mir viele Leute vielleicht auf die Oberschenkel. Eine Prüfungsleistung. Ja, beim Sex-Podcast dann. Ja, da habe ich dann sowieso keine Hose an. Ach, das stimmt. Korrekt. Ja, schön. Ich bin wieder voll eingestiegen. Von der Breitseite für die... Okay, was haben wir denn dann? Die vergangene Woche, ne? Jetzt haben wir den Mittwoch schon besprochen. War ihr denn davor Mittwoch? War ich denn vor Mittwoch? Ich ja, war vor Mittwoch. Ja, okay. Mittwoch. Ich war am Montag, du auch? Ich auch, aber wir waren leider nicht wir waren getrennt. Ort, meine ich. Das ist richtig, ja. Ich habe dich zumindest nicht gesehen. Lass mich mal kurz überlegen. Ich fand es eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ging doch. Kannst du sagen, was du also was ich am To-Go richtig geil finde, ist, dass man daheim einfach noch ein bisschen würzen kann. Man kann noch ein bisschen aufbessern. Ich habe noch Zitronensaft drüber gemacht, ich habe ein bisschen gesalzen, ich habe noch scharfe Soße drauf gemacht und dann war es ein richtig leckeres Essen. Also sonst wäre es richtig schlecht gewesen. Sonst wäre es Durchschnitt gewesen. Ein bisschen, du hast gesalzen, gesäuert und geschärft. Also richtig. Hast du eigentlich alles gemacht, was man machen kann mit dem Essen. Richtig. Ich war überrascht, wie gut das Essen sich doch zum Tubana eignet. Was gab's denn? Oh, Entschuldigung. Es gab den Spinat-Feta-Strudel mit Kräuter-Joghurt-Dip, Bulgur mit Zucchini und Tomaten. Ah ja. Und ich hatte große Befürchtungen, was da in dieser Tupper passiert, wenn ich die nach Hause transportiere. Aber es ging eigentlich. War nicht so schlimm. Meine Frage wäre, wie waren die Tomaten? Die Tomaten waren nicht wirklich feststellbar. Okay. Oh. Also habe ich jetzt hätte ich nicht in Erinnerung, dass da tatsächlich Tomaten drin waren. Eher Zucchini-lastig. Okay. Aber auch nicht zu viel. Schön klein geschnitten. Okay. Nicht zu trocken, der Bulgur. Und der Strudel war der noch außen ein bisschen knusprig, auch nachdem du es. Der Strudel war noch sehr knusprig. Echt? Oh, ja. Okay. Der hat es gut überlebt, die Dampfsauna. Gut, in der aber Tupper. Wie gesagt, ist auch nicht so lang, der. Nee, der ist halt bei einer Minute fährt er wahrscheinlich. Und dann, ja. Wie gesagt, ich habe noch nie das Essen irgendwie wieder warm gemacht. Es ist immer noch warm genug, dass man es hier essen kann. Ja, was war denn dein Fazit? Hast du die Merguez gegessen, hoffentlich? Nee, ich war im Institutsviertel tatsächlich. Ach, du warst im Institutsviertel? Ja. Ich war in anderen Sphären der Stadt unterwegs und dachte, da ist das Institutsviertel nah und dachte, komm, ich hole mir das. Da gab es dieses... Soja-Gyros und das Pfannengyros vom Schwein, dachte ich, komm, ich probiere das Soja-Gyros. Das war der erste Tag, wo das Institutsviertel auch To-Go angeboten also hat. Ich komme an. Das nächste mein erstes Mal quasi. Ja, oder sozusagen. Mensa erstes Mal. Das erste Mal Mensa To-Go im Institutsviertel. Ja. Und war da viel los? Oder? Da war 0,0 los. Das habe ich mir fast schon. Also, ich wurde sozusagen, ich kam an, es waren mehrere Leute, die gleich mich registriert haben, die sind ganz hektisch hin und her geraten. Oh, da kommt einer. Teppich geholt, haben ihn ausgerollt. Schmeißt die große Anlage an, es kommt einer. Die haben auch gesagt, 2 Essen zum Preis von einem und so weiter. Haben die von Fahrer eingeladen. Ja. Oben aus dem Pharmaziezimmer kam das raus. Dann bin ich reingelaufen und so, ja, schönes Angebot. War nichts los, nee. Aber zu meinem Nachteil auch, das Sojagyros war aus. Es gab sozusagen nur ein einziges Essen. Weil nichts los war, war das Sojagyros aus. Das wahrscheinlich waren alle schon um 11:30 Uhr da. Ah, okay, wann warst du denn da? Um 13:30 Uhr. Ah, okay. Oder die haben ganz spärlich gekocht, weil ich habe mich dann noch mit der Frau, die in der Kasse war, unterhalten. Die meinte, ja, sie haben versucht Werbung zu machen, aber vielleicht hat sie es noch nicht so rumgesprochen. Ich habe gesagt, keine Sorge, das spricht sich rum, ich werde dafür sorgen. Unter anderem natürlich über den Podcast. Du hast hoffentlich ein bisschen die Hand aufgemacht dafür. So ungefähr, ja. Ich habe gesagt, wir geben uns da sehr viel Mühe. Aber ich hatte trotzdem ein schönes Erlebnis. Sie waren sehr freundlich. Es ging super schnell. Und danach mir kamen noch 2 Dudes. Ja. Mhm. Aber ich war von dem Pfannengyros vom Schwein nicht so überzeugt. Also es ist schon, danach würde ich sagen, muss man sich erstmal so 4-5 Stunden in Quarantäne begeben. Mhm. Weil der Mock ist schon da. Also Zwiebeln, Knoblauch, das Tzatziki. Das ist auch kein gutes Tupperessen. Also das Tzatziki hat sich dann schon so ein bisschen mit dem Reis vermischt. Ja. Wo ich das manchmal ganz geil finde. Ich dachte schon, vielleicht ist es ja leckeres, knuspriges Schwein, aber es war ein bisschen zäh und trocken, ein bisschen. Okay. Ich war ja auch nochmal in dem Institutsviertel. Ich muss einfach sagen, das Institutsviertel ist nicht so gut, muss man mal das sagen. Ganz unvoreingenommen. Ganz unvoreingenommen. ja, aber so als Alternative. Also ich meine, früher haben wir das immer gesagt, so aus Joke, dass es nicht so gut ist, aber inzwischen war er ja schon öfter da und es war einfach nie so gut. Ich war nur früher ab und zu mal da und das kann ich wahrscheinlich in einer Hand abzählen und auch in neuester Zeit war ich da gar nicht mehr, also halte ich mich mal raus, aber ich vertraue euch natürlich, denn ihr seid ja vom Mensa-Podcast und euch kann man ja vertrauen. Auf jeden Fall. Vielleicht springen wir dann gleich zum Donnerstag oder war davor noch jemand in der Mitte? Letzte Woche? Ja. Also Mittwoch haben wir schon. Oder hast du noch was beizutragen für Mittwoch? Den Maultaschenauflauf am Donnerstag hat den jemand gegessen? Nee. Ich war im Institutsviertel. Ach, das war da. Okay, das war da. Und da gab es den Feta in Pergamentpapier mit einem Gemüse, wie nennt man's? War das nicht Süßkartoffelpüree? Genau, Süßkartoffelpüree und einer Gemüse, wie heißt das italienische? Gemüsepfanne, genau. wie heißt die italienische Variante davon? Ratatouille. Ratatouille, genau. Französisch. Ratatouille ist französisch? Ja, natürlich. Echt? Ja, ja. Oh Gott, ich habe mein ganzes Leben lang eine Lüge gelebt. Das können wir auch ausschneiden. Okay. Aber vielleicht wissen das andere auch nicht. Ja, vielleicht können wir mit der Bildungspodcast endlich mal. Ratatouille ist ein südfranzösisches Gemüsegericht. Ja, danke. Ab jetzt können wir uns bei Funk bewerben und öffentlich-rechtliche Gelder einsammeln. Okay, ich war da und habe das mitgenommen. Also erst muss man sagen, richtig schlechtes Tuba-Essen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Menschen diesen Käse gegessen haben im Freien. Weil es ist ja schon, wenn du irgendwie Besteck und an einem Tisch bist, ist es schon schwierig, das zu essen, ohne dich völlig einzusauen. Du hast keine Chance, wenn du den auspacken willst. Wo machst du das nasse, triefende Papier hin? Wie machst du dann deine Hände sauber? Das, wie wurde dir das denn in die Tupperdose reingemacht? Das verstehe ich auch nicht. Die Tupperdose wurde das reingemacht. Erst kam die Pappe unten rein, das Püree, dann kam das Gemüsezeug oben drauf und dann der eingepackte Pergamentdinger oben drauf noch reingedrückt und zugemacht. Also das ist auch wirklich schwierig zum Tuppern, auch weil das Püree halt so eine sehr matschige Konsistenz schon hat und so ein sehr breiiges. Ja, das war schwierig. Das hört sich schwierig an. Die angekündigte Koriander-Salsa war nicht dabei. Großer Wermutstropfen. Ich habe es auch tatsächlich nicht aufgegessen, weil mir hat es nicht so gut geschmeckt. Dann habe ich gedacht, ja komm, ich lasse was übrig, esse ich heute Abend noch ein bisschen was. Habe ich dann nicht gegessen und heute habe ich es weggeschmissen. Also, so war das dann. Das ist schon. Das war ja eine Enttäuschung, muss man sagen. Wie war es denn heute? Ich habe gehört, du warst auch. Ich war auch heute, ja. In der Rembrandtstraße. In der Rembrandtstraße natürlich. Auch, ja. Ich fand es heute überraschend lecker. Ja. Ich hatte wenig Erwartungen, auch gar keinen Bock auf das Essen. Ich auch nicht. Auf welches Essen? Ah, sorry. Auberginen-Tomaten-Masala mit Joghurt-Dip und Basmati-Reis. Joghurt-Dip fällt mir da sofort auf, war keiner. Oder? Doch, ich hatte einen. Nein, ich hatte keinen. Hattest du keinen? Mhm. Wirklich nicht? Mhm. Vielleicht hast du gesagt vegan. Nee. Vielleicht hat er sich schon vermischt gehabt und du hast ihn gar nicht mehr gesehen. Nee, ich hab da genau drauf geachtet. Vor allem, aber ich muss, also das ist jetzt gar kein, es ist gar keine so sehr Kritik. Es fällt mir nur gerade auf, weil ich das gelesen habe, aber mich nicht daran erinnere, dass ich das gegessen hätte. Was mir auf jeden Fall positiv in Erinnerung bleibt für alle Zeiten, war die Frau an der Ausgabe, die mir eine Kelle Reis reingemacht hat und eine Kelle Masala. Ja. Und ich hatte eine Box dabei und es sah schon sehr wenig aus. Und ich glaube auch, dass es sehr wenig ist, wenn man nur eine Kelle Reis hat. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich nochmal haben kann. Dann hat sie nochmal genauso viel reingemacht. Also eine doppelte Portion sozusagen, wie sie ursprünglich vorhatte, mir zu geben, bekommen. Okay, und hast du in einem Go gegessen, oder? Ich habe es in einem Go gegessen. Ja. Oh yeah. Ich fand auf jeden Fall, das war auch, also weniger wäre zu wenig gewesen. Okay. Beziehungsweise nein, so darf man es nicht sagen. Aber eine Kelle wäre zu wenig gewesen. Ja. So, jetzt habe ich zwei gehabt und dann fand ich es ziemlich gut. Okay, kein Foodkoma oder so? Nee. Okay. Ich fand es auch gut scharf. Mhm. Gut getroffen scharf. Interessante Würzung. Interessante Würzung. Gar nicht so ganz genau. Man kann es nicht genau sagen, was für Gewürze das waren. Und auch die Aubergine nicht zu verkocht. Mhm. Ich fand die halt noch Biss. War gut. Mhm. Ist da eigentlich außer Aubergine noch was anderes drin? Nee. Doch, das sind so Karottenstifte und so. Ah, okay, die klassische Karotten-Sellerie-Mischung. Also Karotten-Sellerie-Stifte sind da drin, genau. Ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich muss auch sagen, ich hatte sehr großen Appetit. Hab dann auch nicht auf die klein geschnittenen Gemüsegedöns-Sachen geachtet. Also deshalb ist mir aufgefallen, aber sonst kann ich glaube ich auch nicht mehr sagen. Tomaten natürlich, mein Auberginen-Tomaten. Ich glaube, das ist eher so halt die Soße, der soßige Teil ist Tomate, oder? Ja, ja. Also das soweit ich das in Erinnerung habe, ja. Bisschen. Aber er hat Langkornreis, oder? Ja. Es war kein guter Babbiger, muss man sagen, also leider. Aber Basmati war das doch nicht, ne? Es war eher so ein Parboiled-Reis, wie man ihn kennt, Parboiled. ja, das war ein kleiner Kritikpunkt, aber sonst, ja, ich hatte auch so wie Überraschungssieger der Woche. Keine Erwartung. Besser als die Bolo am Mittwoch. Ja, da war ja klar, dass es gut wird. So, die war übrigens, muss ich vielleicht doch nochmal sagen, exzellent, fand ich. Mhm. Eine der besten Bolos, die ich gegessen habe in der Mensa. Die war, hat wirklich top geschmeckt. Super abgeschmeckt. Vielleicht war es der Parmesan, ich weiß es nicht. Vielleicht, aber ich glaube nicht. Aber das war ein Highlight. So. Das erwartet uns auch nächste Woche, finde ich. Mein also erstes Mal Pfannengyros vom Schwein. Ja, ich glaube, dass da klassischer Personalwechsel ist, oder? Wie? Ja, Institutspersonal. Wechselt zur die Remperstraße. Aber das haben wir doch schon gelernt, das gleiche Essen. Das war ein Mythos. Das ist doch ein Mythos. Das haben wir doch debunked. Das hat doch schon gesagt. Man muss Mythen aber auch aufrechterhalten. Mythbusters. Mäßig haben wir das gebastelt. Nee, vielleicht ist es natürlich eine klare Kampfansage. So, eine Woche machen dies, eine Woche machen dies. Weil, was will ich als Remperstraße nicht mal die Tür in den Spalt aufmachen? Wir haben ja keine Chance im Institutsviertel. Wenn die Remperstraße denen noch die Tür aufmacht, dann. Ja. Ich habe noch eine Story aus dem Institutsviertel. Habe ich vorhin vergessen. Wollte ich vorhin schon anbringen. Und zwar habe ich mir da ein Essen geholt. Und vor mir waren so richtige Mensa-Schludris, will ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch Mensa-Anfänger. Weil die sind ans Essen, an die Essensausgabe gegangen und sind da ganz unschlüssig rumgestanden. Oh. Und sind nicht direkt hingegangen. Sondern sie waren klar dran, aber sind so. Standen die im Weg. Standen völlig verloren da rum und ich weiß nicht, ob sie irgendwie nicht wussten, was sie wollten oder das erstmal noch so an. Die haben sich dann gegenseitig so ein bisschen angeguckt und so ein bisschen. Entweder die waren das erste Mal in der Mensa, auf jeden Fall. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Du hast das Messer gezückt. Ja, in der Tasche war das Messer auf. Mach hinne jetzt. Mhm. Haben die auch nicht, oh Mann, ich dachte, du nimmst die Tuppe mit. Und der andere, oh Mann, nee, ich dachte, du nimmst die Tuppe mit. Nee, sie hatte keine Tuppe dabei. Das ist richtig. Nee, die waren da ein bisschen lost, also ich weiß nicht, was da los war. Und du als Experte hast denen dann ein bisschen so geholfen, so Google de Morle, dann nehmen wir das Tablett. Nee. Schwab ist einfach grätig. Genau. Das ist einfach grätig und hilft dir. Gibt dir streckt keine hilfende Hand aus. Dann denk einfach nur, ja, blöde Schafsäcke machen nach. Ja, okay. Das kann, also, das so ist es. Ein Kenner der Schwabenszene. Kann ich nur bestätigen. Nur wenn du halt so ein netter Typ bist. Das war die Steilvorlage für die Antwort. Ja, genau. Also ich bin dann auch immer nur so leise grätig. Und gräde rum. Ja, man frisst eher in sich rein, den Hass dann. Gut, da und damit. Aber wie hat sich die Situation aufgelöst? Ja, ja, irgendwann sind die dann natürlich mal rangegangen. Aber ich sag mal, das hat unnatürlich lange gedauert. Okay. Also es war schon sehr auffällig, dass die irgendwie, weiß nicht, sie unschlüssig waren. Ja, die sollten einen Podcast und dann wissen sie vielleicht vorher schon, was sie essen. So, danke. Weil die Auswahl war ja nicht so groß. Wobei ich sagen muss, im Institutsviertel gab es am Donnerstag neben der Fleischvariante und der vegetarischen Variante auch noch Käse, Spätzle mit Soße. Oh. Als drittes Essen. Echt? Ja. Ich habe auch was. Einfach so, stand nicht auf dem Plan, habe ich immer gedacht, spontan. Spontan. Wow. Ja. Krass, wie haben sie das hergezaubert? Das weiß ich nicht, war wahrscheinlich vom letzten Tag übrig. Ich habe die vom Plan. Gab es nicht am letzten Tag. Vielleicht doch. Ja. Genau, sorry, kurzer Einschub, habe ich schon vergessen, abzukommenden Woche. Okay, ja, da haben wir schon gesagt, oder? Am Montag geht's los mit dem Pfannengyros vom Schwein oder dem Sojagyros. Tzatziki. Und Aiwa, finde ich gut. Aiwa ist was da sehr gut dazu passt. Ja. Es macht dieses relativ, wie soll man sagen, diesen relativ verhaltenen Wochenauftakt doch durchaus attraktiv. Weil ich finde, danach geht's ab. Also danach geht's ja, ab. Die restliche Woche, wow. Halt euch, ich will nur kurz einen Tipp von Montag mit auf den Weg geben. Nehmt auf jeden Fall Kaugummi mit danach. Ich habe halt zufällig, nicht zufällig gefunden, aber wurde mir angeboten. Mhm. Und das ist Gold wert nach so einem Essen. Ja, vor allem, wenn du eine Maske tragen musst, ne? Und du atmest dann deine Tzatziki. Genau, du atmest dann Tzatziki. Und vor allem, wenn es den doppelten Tzatziki gibt, dann es gibt ja Tzatziki, Tzatziki. Also, das ist quasi wie Tomaten-Ding-Konzentrat. Statt Tzatziki zweifach konzentriert. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Zicke-Zacke-Zicke-Zacke, wollten die eigentlich schreiben. Als Wochenauftakt. Okay, Dienstag. To go. Mhm. Die Falafel oder das Pangasius für die Madagaskar mit dem Mango-Curry-Dip und Couscous-Gemüse. Was ist da los? Da steht für mich aber eins ganz fest. Ich nehme das Pangasius für die Madagaskar. Denke ich mir, weil das kann ich dir garantieren, dass die Falafel mit roter Beete sind. Ja, ich weiß. Ich habe es letztes Mal, habe ich ja gesagt, das letzte Mal, als ich gezweifelt habe an den Falafeln, das war das dritte Mal, dass es sie gegeben hat, seitdem sie zum ersten Mal mit Rote Beete gegeben hat. Und seitdem es dreimal in Folge Rote Beete ist, glaube ich, dass wenn da Falafel steht, dann ist es eben genau das. Aber auch wenn das normale Falafel wären, das Pangasius-Filet Madagaskar ist spitze. Spitze. Spitze. Muss ich tatsächlich sagen. Auch eins der, finde ich, einen der besten Fische. Ja. Und das wird ein Gedicht, das kann ich, das bin ich mir sicher. Ich bin mir unsicher beim Mango Curry Dip. Nee, das ist der. Ist das so ein joghurtmäßiger Quark-Dip mit ein bisschen Mango und Curry drin? Oder ist das eher so Chutney-mäßig? Nee, ich glaube, das ist schon ein bisschen cremiger. Ja, das mag ich nicht so gerne. Okay. Aber auch Chutney hat mich nicht begeistert, von daher alles egal. Couscous-Gemüsesalat finde ich natürlich auch ein bisschen schwierig, das wahrscheinlich halt mit Dosengemüse, oder? So Erbsen und Mais, so habe ich das erinnert. Ja, nee, also Erbsen und Mais sind da nicht drin. Sicher. Ist das nicht so eine Beschönigung? Da ist eher so, was ist da drin? Ich glaube auch Karotten. Sellerie. Ja. Vielleicht Erbsen. Das ist die Grundlage von jedem Essen. Ja. Ja. Dann Erbsen und Mais, schön für die Farbe auch. Ah, Mais ist da keiner drin. Das können wir schon auch vorstellen. Da müssen wir mal genau Erbsen hingucken. Und Mais. Das wäre so der Standard. Das muss man. Wenn mir jetzt rausgegangen wäre, aber am nächsten man Tag weiß es nicht. Ich, den Stuhl beobachten. Dann noch ein paar Maiskörner rauskommen. Wenn man es vorher nicht sieht, meinst du? Ja. Ich bin einfach da. Okay. Alles klar. Wenn der Fisch wieder freigelassen wird, meinst du? Richtig. Okay, Mittwoch. Gibt es wieder den Klassiker, den es ja schon mal am Mittwoch gab, wenn ich mich nicht täusche. Ich finde, das könnte ein Ritual werden. Das ist Mittwochsklassiker. Ja. Alle drei Wochen Mittwochs. Bergfest gibt es Gemüse. Ja, aber top, oder? Da kannst du ja nichts falsch machen. Schafskäse. Gemüse-Gnocchi, Pink Sauce und Schafskäse-Topping. Gutes Tupper-Essen. 4 von 5 garantiert. Was ich tatsächlich sowohl Pangyros als auch Pangasius schwierig zu tuppern, glaube ich. Meinst du? Weil. Das Filet muss ja nicht ganz bleiben. Ja, eigentlich. Man will eigentlich nicht, dass sich der Mango-Curry-Dip zu sehr mit dem Gemüse-Couscous-Salat vermischt, oder? Ich glaube schon. Will man das? Und man will auch nicht, dass sich der Tzatziki zu arg mit dem wie spricht man das aus? Eiwa vermischt. Oder will man das haben? Nee, man will schon ein bisschen Eiwa. Man will das getrennt haben, ja. Ne? Aber so muss man jetzt schwierig, ich glaube, zur Not, gell? Zur Not fest, der Teufel. Ich meine, auch Alba mit Tzatziki so vermischt. Ist es. Und sonst nimmt man halt nur ein kleines Dösle mit. Richtig. Hat mir da bitte mal Sösle rein. Es wär auch mal ein Versuch wert, einfach für jede Komponente des Essens einen eigenen Behälter mitzubringen. Dann könnten wir uns Pink Sauce ins Dösle geben lassen und dann in so ein Institut einschicken, zu gucken, was wir ist machen, da drin. Wir machen Komostotraf oder wie heißt das? Aber ich glaube, wir haben so einen guten Draht zur Mensa-Küche, wir können auch einfach fragen. Wir können auch einfach fragen. Aber es wäre natürlich ein bisschen investigativer, wenn wir das so ins Labor geben. Wir vergleichen. Stimmt die Aussage mit der Analyse? Ach, genau, vielleicht geben die falsche Angaben. Weil ich habe demnächst auch mal wieder die Asiasuppe nachgekocht und man kriegt sie einfach nicht so hin wie das Original. Also irgendwas stimmt bei diesem Rezept nicht. Wir waren schon immer, also so nah dran war noch nie jemand. Wie? Wie wir jetzt? Ja, ja, aber ich meine, vielleicht hat der verehrte Chefkoch da noch ein bisschen an den Schräubchen gedreht, was die Mengenangaben angeht. Ach so, meinst du? Ja. Vielleicht spontan. Wie spontan? Ja, spontan und ein bisschen hier so eine Hand von denen noch rein. Jetzt, wenn sie selber kochen quasi. Ja. Muss auch ein bisschen das... Ja, flexibel bleiben. Flexibel bleiben. Und auch die, nicht stur die Gaumen so ein bisschen auf Trab halten. Nicht stur nach Plan kochen. Sonst werden die ja gelangweilt auch. So. Man möchte ja auch, dass das Essen gut ankommt und dann so, ja, das wertet es immer auf. Und dann nächstes Mal wieder was anderes. Hm, ja. Möglich, pünktlich, po, möglich. Was, wie? So, Donnerstag. Donnerstag habe ich so für mich das Gefühl, es könnte ein kleiner Dip werden in der Formkurve, aber es könnte natürlich auch sein, Dip, ja. die wird gehalten. Also ich kann sagen, ich habe das schon gegessen. Du warst begeistert. Ich war begeistert, das richtig. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber du bist halt nicht so der Erdnuss-Dip-Fan. Nicht so sehr, aber deswegen denke ich trotzdem, das... Der Tofu-Taler ist 1A, da muss man wirklich nicht die armen Hähnchen nehmen. Was geil wäre, wenn man sagen könnte, ich hätte gern, wie kriegt man da, 2 Tofu-Taler? Oder einen? Ich glaube, einen. Oh, einen. Kann man auch sagen, dass man 2? Nee. Vielleicht 2 Tofu-Taler ein bisschen. Durch den Argument, 2 und dann schmeckt es mir auch doppelt so gut. Okay, alles klar, Junge. Nee, entweder 2 und ein bisschen weniger Reis. Ich glaube, da ist die Mensa-Ausgabe kein Wunschkonzert. Aber 2 meine heutige, 50 Cent mehr. Ja, mit dem Preis kannst du nicht rummachen. Du musst auf den guten Willen mitarbeiten. Wenn ein Preis, damit wie willst du das in der Kasse eingehen? Kannst du schon mal. Aber nach meiner heutigen Erfahrung, wo ich einfach mal doppelt so viel bekommen habe, könnte ich mir vorstellen, dass wenn du, und ich war um 10 vor 2 da, da ist also nicht viel vor und nicht viel hinter mir los gewesen, beziehungsweise gar nichts, dann sind die da bestimmt gönnerhaft. Ich habe auch das Gefühl ein bisschen, dass seit es To-Go gibt, die AusgeberInnen besser gelaunt sind. Ein bisschen. Kann sein. Ein bisschen besser drauf. Es wurde schon, ich sag mal, über gewisse Dinge gelacht, ja, die ich vielleicht falsch ausgesprochen habe. Haben sehr zu Belustigungen geführt. Ja, da haben sie sich köstlich amüsiert. Und was habe ich da überhaupt nochmal gesagt? Nein, ich habe genau. Du hast gerne einmal. Vegan ohne Käse. Ah, genau. Vegan ohne Käse. Spaghetti Bolognese, vegan ohne Käse. Das war auf jeden Fall der absolute Kracher. Ja, weil es war ja doppelt gemoppelt. Ja. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass ich da ein bisschen mehr. Ich weiß nicht warum, aber. Ja, die haben ein bisschen mehr Luft auch. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Luft. Zum Atmen. Kleineres Team auch, weißt du? Nicht so viele Leute da hinten, die rumbuseln. Ja. Man hält mehr zusammen. Vielleicht weniger stressiger rein. Ja. Was ja auch mal angenehm ist. Ja, das ist mir positiv aufgefallen. Ja, also deswegen würde ich sagen, wenn jetzt nicht direkt irgendwie 500 Zeugen hinter dir stehen, die dann sagen könnten, aber ich will dann auch 2, dann kriegst du vielleicht auch 2. Okay. Ja. Und gerade vielleicht auch, wenn man so spät kommt, dann ist ja auch so, es muss weg. Die Scheiße muss raus. Genau. Apropos, die Scheiße muss raus. Am Freitag gibt's die Cannelloni-Torpedo. Das war vielleicht eine der besten Übergänge ever. Ja. Ja, Steilvorlage, muss ich raufballern hier. Sonst der bemühten Übergängen. Ich habe mich ja geärgert. Gut genommen, die Flanke. Ja, danke. Ja. Knipser. Ich habe mich ja geärgert vor, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so. Da bin ich mal wieder am Wochenende nicht da gewesen und habe dementsprechend auch den Freitag verpasst, an dem es da die Cannelloni gab. Und jetzt gibt's sie wieder und ich freue mich so drauf. Dass das, ich glaube auch, dass das ein absolut hervorragendes Tupper-Essen ist. Die passen ja 100% perfekt da rein. Also gesetzt den Fall, man bringt eine nicht ganz blödförmige Tupper mit. Zum Beispiel eine Bananenform. Da passt halt dann genau eine Cannelloni rein und die wird auch noch krumm. Genau. Nee, also ich glaube, also das... Da ist eher zu flachen Tuppern geraten, zu Bowl-Tuppern. Ja. Wobei eine große Bowl-Tour so breit wie möglich raten. So breit wie möglich. Wenn da 5 nebeneinander reinpassen, dann gibt es halt 5 nebeneinander. Ja. Was rein, was passt rein. Es ist Freitag, wie gesagt, wir haben schon mal gesagt, da kann man das Wochenende schön durchschlafen mit so einer Cannelloni-Diät am Freitag. Ja, da freue ich mich tief. War auch das letzte Mal, als du nicht da warst, sehr lecker. Highlight. Habe ich mir geholt, war sehr gut. Das glaube ich. Das können die einfach, wir haben sie schon oft als Killert Cannelloni hier verschrien, weil sie einen einfach in die Ecke wämst, wenn man da noch was lerntechnisches oder gehirntechnisches vorhat, dann gute Nacht, aber geschmacklich, mit der Lasagne auch, also ganz großes Kino, wie in Süditalien. Ah, ja. Also ich weiß nicht, oder in Mittelitalien. Weiß nicht, wo Cannelloni so oder Südtirol big sind. Südtirol, Germknödelland. Germknödel. Weiß nicht. Gab es das eigentlich mal in der Mensa? Das gab es doch mal in der Germknödel, gab es mal in der Mensa? Nein, nee. Dampfnudel. Dampfnudel, Dampfnudel. Das gab es auch schon lange nicht mehr. Ich weiß. Ich glaube, das gab es nicht mit dem Koch. Was meinst du? Das ist auch kochabhängig. Meinst du? Aber der Koch ist schon länger da als länger da als wir, ja. Ja, das stimmt. Dann kann es nicht sein. Das war der Urlaub. Ja, vielleicht Vertretung irgendwie. So wie sozusagen, wenn dein Hausarzt oder Hausärztin im Urlaub ist, dass du zu einer anderen Praxis musst. Ja. Mit Fieber immer am Arsch gemessen, statt am Ohr. Aber der Doktor so und so macht immer nichts da. Wo ist Urlaub? Sag beide mit. Das ist viel genauer. Okay, ungefähr so. Lass doch nichts erzählen. Ungefähr so. Guter Vergleich. Ich weiß, ja. Ja, ich übe schon wieder für meinen Erotik-Podcast. Womit wir den Kreis geschlossen haben. Wir haben den Kreis zum Anfang geschlossen. Und sind auch quasi am Ende, oder? Ja, sowas von am Ende. Da muss auf jeden Fall dann mehr Asthma her. ASMR. Was ist Asthma? Aber das ist kein ASMR. ASMR. Achso, oh. Nur weil wir hier so non-erotic unterwegs sind. Ja. Sollten vielleicht noch googeln, was das überhaupt heißt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Genau. Jetzt machen wir uns ja schon mal Bier auf, oder? So. Alles klar. Und ihr vielleicht auch? Nee, vielleicht auch. Zur Feier des Tages. Ja. Sonntag, also. Abend. Dann kommt der Tatort. Kann man sich ein Bier holen. Prost. Bis dann. Ciao.